给到ganz langsam, es nimmt seinen Lauf. Ganz langsam, es weht ein warmer Sommerwind, die Wolken ziehen, wir beide sind allein. Du bist bei mir, es ist ganz still, ich weiß genau, was ich jetzt will. Ich komm auf dich zu. Ganz langsam, ich weiß, was ich tu. Manchmal geht's am Tage, manchmal in der Nacht. Manchmal kann es schnell gehen, bei mir geht es ganz sacht.